Good morning. Guten Morgen. I hope you're doing well because Jesus is Lord. Ich hoffe, dass es dir gut geht, weil Jesus der Herr ist. Never forget that. Vergiss das nie. We don't have to do well because we are on the throne, but Jesus is. Es muss uns nicht gut gehen, weil wir auf dem Thron sind, sondern weil Jesus auf dem Thron ist. Well, let's continue to talk about another enemy of the soul. Lass uns weiter über einen Feind unserer Seele sprechen. And I'm going to talk about one that's a big one. Und ich spreche über einen, der sehr groß ist. And it unfortunately has crept inside a large part of the church. Und sich unglücklicherweise in einen großen Teil der Kirche eingeschlichen hat. Look, here is what I'm going to talk about. Ich werde über Folgendes sprechen. The love of power. Die Liebe zur Macht. What, Reinhard? The love of power is inside of the church? Was, Reinhard? Die Liebe zur Macht befindet sich innerhalb der Kirche? Yes, isn't that sad? Ja, ist das nicht traurig? You know, in fact, it's something that Jesus already confronted. Es ist etwas, was Jesus bereits konfrontierte. He confronted clearly the difference between how Christians are supposed to handle power and how non-Christians handle it. Er konfrontierte ganz klar, wie Christen mit der Macht umgehen sollten und wie Nicht-Christen damit umgehen. You know, one of the way the world lives, as we have already said, is the pride of life. Eine der Arten, wie die Welt lebt, wie wir schon erwähnt haben, ist Hochmut. And when we talk about the pride of life, it's has to do with boastfulness, with power. Wenn wir über Hochmut sprechen, hat es mit Prahlerei, Macht zu tun. You know, people who don't know God, they hold in high regard those who have power. Menschen, die Gott nicht kennen, achten die Menschen hoch, die Macht haben. You know, think about this. How many idols are worshipped here in this world that are people? Überlege dir, wie viele Idole werden hier auf der Welt verehrt, angebetet, die Menschen sind. You know, they put themselves on pedestals and people put them on pedestals. Sie stellen sich selber auf Podeste und Menschen stellen sie auf Podeste. And this is a great danger. Und das ist eine große Gefahr. Unfortunately, this is crept inside of the church. Unglücklicherweise hat sich dies in das Innere der Kirchen eingeschlichen. The desire to have power, the desire to have a position. Den Wunsch, Macht zu haben, den Wunsch, eine Position zu haben. The desire to receive honor and recognition. Den Wunsch nach Ehre und Anerkennung. You know, in this world, in dieser Welt, when you gain a position, wenn du eine Position erlangst, this is also associated with social prestige. Wird dies auch mit sozialem Ansehen verbunden. And this is considered success. Und dies wird als Erfolg erachtet. But you know, what the world considers success, God necessarily does not consider success. Was die Welt als Erfolg ansieht, erachtet Gott nicht unbedingt als Erfolg. See, in the kingdom of God, the laws are completely different. Die Gesetze im Königreich Gottes sind vollkommen anders. The kingdom of God works with a different structure, different setup. Das Königreich Gottes arbeitet mit einer anderen Struktur, mit einem anderen Konzept. But in Ford, unfortunately, many Christians have adapted this world's structure regarding power. Unglücklicherweise haben viele Christen bezüglich der Macht die Struktur der Welt angenommen. And you know, and this does not represent the heart of God. Und dies drückt nicht das Herz Gottes aus. We have to deal with this enemy of the soul, which is called the love of power. Wir müssen uns mit diesem Feind der Seele, welcher die Liebe zur Macht genannt wird, auseinandersetzen. You know, it's for me, it's a very sad thing. Für mich ist es sehr traurig, to see that there are many people that I personally know. Zu sehen, dass viele Menschen, die ich persönlich kenne, they've started to serve Jesus from a very pure and sincere heart. Angefangen haben, Jesus mit einem sehr reinen und aufrichtigen Herzen zu dienen. They love Jesus and they love people. Sie lieben Jesus und sie lieben Menschen. And then the love of power has corrupted them. Und dann hat die Macht zur Liebe sie verdorben. You know, they used to be people who were kind, gentle, loving, and now they're people who are controlling and dominating. Sie waren freundlich, sanft, liebevoll und nun sind es Menschen, die kontrollieren und beherrschen. You know, these things, they creep into our hearts very easily without us perceiving them. Diese Dinge schleichen sich so leicht in unsere Herzen ein, ohne dass wir es bemerken. I have seen so many Christian leaders destroyed by the love of power. Ich habe so viele christliche Leiter gesehen, die von der Liebe zur Macht zerstört waren. But I've also seen many Christians destroyed by leaders exercising power. Aber ich habe auch viele Christen gesehen, die von Leitern, die Macht ausüben, zerstört waren. You know, the kingdom of God is run by the meek, by the humble. Das Königreich Gottes wird von den sanftmütigen, demütigen regiert. Not by those who love the position of power. Nicht von jenen, die Position der Macht lieben. You know, I remember this one time. It was one of the craziest things I've ever experienced. Ich erinnere mich an etwas vom Verrücktesten, das ich je erlebt habe. I organized a meeting of reaching the lost. Ich organisierte ein Treffen, um die Verlorenen zu erreichen. It's like a evangelistic crusade. So ähnlich wie eine evangelistische Tour. Many decades ago. Vor vielen Jahrzehnten. Went into the town where there was a single church that we knew of. Wir gehen in die Stadt, wo es eine mir bekannte Gemeinde gab. Put a big ad in the newspaper that we have a room rented for healing and miracles. Wir stellten ein großes Inserat in die Zeitung. Wir mieteten einen Raum für Heilung und Wunder. And a lot of non-Christians came. Und es kamen viele Nichtchristen. And I invited another couple of people too that I thought, you know, it'd be wonderful if they could share some stuff too. Ich lud noch weitere Menschen ein, von denen ich dachte, dass es schön wäre, wenn sie auch einige Dinge teilen könnten. Of course, two Christians. Natürlich zwei Christen. You know, and when it came for the meeting to start, those two were fighting over the microphone. Und als wir das Meeting begann, stritten sich diese zwei um das Mikrofon. In front of every people. Vor allen Leuten. And they didn't even organize the meeting. I organized it. Sie hatten nicht einmal das Treffen organisiert. Ich war es. I thought, what an embarrassment to the kingdom of God. Ich dachte, wie beschämend für das Königreich Gottes. We're here to pray for the sick, to bring the power of God and to preach the gospel. Wir sind hier, um für die Kranken zu beten, die Macht Gottes zu zeigen und das Evangelium zu predigen. And there are people who associate holding the microphone in the hand with power and now they're not willing to let go of the power. Und das sind Leute, die das Halten des Mikrofons mit Macht in Verbindung bringen und nicht gewillt sind, die Macht loszulassen. That's not the kingdom. Das ist nicht das Königreich. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.